Prüfungsbeispiel 2. Naturkatastrophen. Im Sommer 2003 folgte eine Unwetterwarnung der anderen. Herunterfallende Äste, umstürzende Bäume, Hagelkörner in der Größe von Tischtennisbällen, schwere Schäden durch einschlagende Blitze. Und das alles in einer Hitzeperiode, wie sie Deutschland noch nie erlebt hatte. Sind das Naturkatastrophen, mit denen wir in Zukunft vermehrt rechnen müssen? Naturkatastrophen sind schwerwiegende Gefahren, die sich aus natürlichen Umständen ergeben und eine Bedrohung für den Menschen und andere Lebewesen darstellen. Gewöhnlich handelt es sich dabei um Risiken, die durch geologische oder klimatische Bedingungen entstehen. Neben den plötzlich auftretenden Naturkatastrophen gibt es natürliche Risiken, die immer vorhanden und schwer erkennbar sind, wie zum Beispiel die natürlich vorkommende Radioaktivität. Außerdem können einige natürliche Risiken durch die Eingriffe des Menschen verschlimmert werden, wie etwa Überschwemmungen aufgrund der Zerstörung von Wäldern. Für die Erforschung von Naturkatastrophen ist es sehr wichtig festzustellen, welche Faktoren natürlich entstanden sind und welche durch den Menschen verursacht wurden. Meistens entstehen Naturkatastrophen aus einer Verbindung von beidem. Die schwersten Risiken durch Naturkatastrophen bestehen in den wirtschaftlich noch wenig entwickelten Staaten, die im tropischen Feuchtgürtel um den Äquator liegen. Dies hat folgende Gründe. Zunächst liegt es an den klimatischen Bedingungen dieser Gebiete. Des Weiteren befinden sich diese Staaten oft innerhalb geologischer Schwäche- oder Gefahrenzonen. Und schließlich ist noch die gering ausgebaute Infrastruktur zu nennen, die zu wenig Schutzmaßnahmen für Mensch und Umwelt möglich macht. Sehen wir uns nun einmal an, welche verschiedenen Arten von Naturkatastrophen wir kennen. Da sind zuerst Erdbeben und Vulkanausbrüche. Sie treten bevorzugt in bestimmten Regionen auf, insbesondere rund um den Pazifischen Ozean. Für Kalifornien schätzt man, dass ein schweres Erdbeben nur etwa alle 100 Jahre einmal auftritt. Eines der schwersten Erdbeben der vergangenen Jahrzehnte fand 1976 in China statt. Bei dieser Naturkatastrophe starben etwa 750.000 Menschen. Vulkanausbrüche können massive Folgen nach sich ziehen. Zum Beispiel schleuderte der Krakatau bei seinem Ausbruch 1883 riesige Mengen von Asche hoch, die sich in mehreren Schichten der Atmosphäre verteilten und für mehrere Jahre die Sonneneinstrahlung verringerten. Die schlimmsten und häufigsten Naturkatastrophen sind tropische Wirbelstürme. Sie richten zum einen durch ihre Sturmtätigkeit große Schäden an, weil sie Ernten vernichten und Häuser zerstören. Zum anderen verursachen sie schlimme Überschwemmungen. Durch Eingriffe des Menschen sind die Folgen der Überschwemmungen schwerer geworden, insbesondere aufgrund von zwei Faktoren. Der erste ist die Urbanisierung. Schlimme Überschwemmungen ereignen sich häufig entlang der großen Ströme. All diese Gebiete sind wegen des fruchtbaren Bodens sehr dicht bevölkert. Durch zunehmende Urbanisierung wird immer mehr Bodenfläche versiegelt und Regenwasser kann nicht in der Erde versickern. Der zweite Faktor ist die Abholzung von Wäldern. Da die Wälder abgeholzt werden, wird das Wasser nicht mehr aufgehalten und riesige Mengen davon überfluten das Land. Überschwemmungen und Dürren sind oft räumlich und zeitlich miteinander verbunden. So kennt man seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts die sogenannte El Niño-Wetterlage im Pazifischen Ozean. Dort wehen die Passatwinde normalerweise von Ost nach West. Wenn sie aber an Kraft verlieren und plötzlich in die entgegengesetzte Richtung, nämlich von West nach Ost wehen, kommt es im Osten zu schrecklichen Unwettern und Überschwemmungen und gleichzeitig im Westen zu Dürrekatastrophen. Die Zunahme von Dürreperioden hat in der Vergangenheit zum Zusammenbruch ganzer Kulturen geführt. Viele Naturkatastrophen, wie etwa Erdbeben, sind unvermeidbar. Doch gibt es Maßnahmen, um ihre Auswirkungen zu begrenzen? So können Häuser gebaut werden, die weniger einsturzgefährdet sind. Die Konsequenzen von Überschwemmungen können durch technische Maßnahmen, wie zum Beispiel den Bau von Dämmen, gemildert werden. Außerdem kann man frühzeitig Sturmwarnungen an die Bevölkerung weitergeben und ihr Anweisungen geben, wie sie sich am besten verhalten kann. Einige natürliche Risiken sind vorhersehbar. Sie kehren oft in regelmäßigen Zeitabständen wieder, die mit Phänomenen wie der Umlaufperiode des Mondes zusammenhängen und lassen sich somit in gewissem Maße vorhersagen. Man darf aber nicht vergessen, dass nach allen wissenschaftlichen Erkenntnissen der Mensch mitverantwortlich ist für die Entstehung mancher Naturkatastrophen. Wie schon gesagt, lassen sich Erdbeben und Vulkanausbrüche nicht verhindern. Menschen können diesen Gefahren nur ausweichen. Verhindern könnten sie aber, dass sie Dürren, Stürmen und Überschwemmungen in Zukunft häufiger ausgesetzt sind. Genau das Gegenteil tun sie, indem sie mit ihrem Verbrauch von Kohle, Öl und Gas die Erdatmosphäre aufheizen, schaffen sie Bedingungen für zukünftige Katastrophen. Risikoforscher drängen deshalb auch darauf, das unkontrolliert ablaufende Experiment mit dem Planeten Erde schleunigst zu beenden. Andernfalls könnten die unmittelbaren Auswirkungen in Form von Naturkatastrophen zu einer existenziellen Bedrohung für weite Teile der weiter wachsenden Weltbevölkerung werden.